20. Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in Russland. Russland ist sozusagen ein Schulbeispiel dafür, wie durch die Politik die Freimaurerei unter Umständen zugrunde gerichtet werden kann. Denn gerade in Russland fand die Freimaurerei wohlwollende Aufnahme und erst ihre politischen und revolutionären Bestrebungen, die nicht einmal vor Morden zurückschreckten, führten zu ihrer gewaltsamen Unterdrückung. Es wird behauptet, dass schon Peter der Große Freimaurer gewesen sei. Das ist jedoch in keiner Weise erwiesen und aus verschiedenen Gründen auch wenig wahrscheinlich. Wohl aber mag es schon gegen Ende seiner Regierung, er starb 1725, Freimaurerlogen in Russland und Polen gegeben haben. 1743 wurde, wie uns die freimaurerische Bauhütte 1909 Nummer 5 Seite 34 berichtet, die Petersburger Loge unterdrückt und diejenigen, welche sie fortsetzen würden, mit Sklaverei bedroht. Unter den geheimen Verbindungen nahmen damals die Rosenkreuzer und die strikte Observanz den ersten Rang ein. Auf den ersten Ursprung der Rosenkreuzer und ihre Geheimnisse des Lebenselixiers und des Stein der Weisen kann hier nicht näher eingegangen werden. Die strikte Observanz hingegen gehört trotz vielfacher Verleugnung zur Freimaurerei und ihr Hauptgrundsatz des unbedingten Gehorsams hat sich ja auch auf die schwedische Lehrart vererbt, deren bedeutendster Vertreter die große Landesloge der Freimaurerei von Deutschland ist. Die Blütezeit der Freimaurerei fällt in Russland in die Zeit Katharinas II. Die große Kaiserin, die gewiss nicht in dem Handwerk der Frühen aufgegangen ist, war ihr gewogen und daher naturgemäß sehr bald von Freimaurern rings umgeben, genauso wie Kaiser Joseph II. Die Bauhütte von 1862 weiß darüber folgende ergötzliche Geschichte zu erzählen, welche die damaligen Zustände treffend veranschaulicht. Die Kaiserin fragte einmal den Polizeiminister, wer denn eigentlich an der Spitze der Freimaurerei stünde. Dieser antwortete: Den Chef kenne ich genau, wenn Majestät befehlen, soll er sofort hier sein. Da fragte die Kaiserin verwundert, woher er dies wisse. Wie soll ich es nicht wissen, wenn ich doch selbst zu dieser Gesellschaft gehöre? Ich bin also ganz von euch Freimaurern umgeben, erwiderte lachend die Zarin, der Henker hole euch alle. Um diese Zeit sollen bereits 145 Logen im Lande gearbeitet haben, was glaubwürdig ist, wenn man erwägt, dass neben der russischen Landesloge unter dem Fürsten Trubezkoi noch eine schwedische Provinzialloge unter dem Fürsten Gagarin und überdies eine englische Provinzialloge unter Elagin bestand. Die Freimaurerei war Modesache geworden. Das Arbeiten an sich selbst, die Vervollkommnung des Einzelnen, das wirkliche Wohltun wirklich Leidenden gegenüber war bei vielen Maurern verloren gegangen. Lustgelage und kostspielige Torheiten verdrängten jede ernste Tätigkeit. Wahllos wurden Leute in den Orden aufgenommen, oft geschah es bloß der Gebühren halber, und schließlich gab es in St. Petersburg fast niemand mehr, der nicht irgendeiner Loge angehört hätte, versichert uns Hofrat Reinbeck. Ja, sogar Kutscher und Bediente errichteten Logen und warben Mitglieder um Mitglieder. Zu allem Überfluss platzte in die Gesellschaft noch der König aller Schwindler und Beutelschneider hinein, Josef Balsamo. Diesen duftenden Namen legte er jedoch rasch ab, nachdem er seiner Vaterstadt Palermo, wo er wegen Rauflust, Fälschungen und Kuppelei vorbestraft war, den Rücken gekehrt hatte. Er nannte sich nunmehr Graf Cagliostro und durchstreifte mit seiner Gemahlin, der wunderschönen Lorenza, ganz Europa, um vornehme Dummköpfe beiderlei Geschlechts in die Geheimnisse der ägyptischen Freimaurerei einzuweihen. Damenlogen wurden gegründet, wo die schöne Lorenza den Hammer führte, während sie in den Herrenlogen Geister beschwor und Lebenselixiere verkaufte und, wenn dieses Geschäft nicht mehr gehen wollte, mit den Reizen ihres Körpers nachhalf. Und ihr Josef? Der wandelte nun wieder mit den Damen gar sonderbare Wege zur Vervollkommnung des Menschengeschlechts. Zitate in Bruder Dr. Emil Friedrichs »Die Freimaurerei in Russland und Polen« Seite 39 und Seite 42. An den Schwindeleien Cagliostros ist die Freimaurerei insofern mitschuldig, als dass der damalige Großadministrator Bruder Herzog von Luxemburg Montmorency die Errichtung einer Mutterloge der ägyptischen Freimaurerei seitens des Grafen Cagliostro ausdrücklich genehmigt hat. Vergleiche hierzu Wiener Freimaurerzeitung 1919, Heft 6-7, Seite 7. Das wurde nun selbst der Kaiserin Katharina, die sich gewiss nicht durch besondere Sittenstrenge auszeichnete, zu toll, und sie tat, was nur eine Frau, und zwar eine kluge Frau, in einem solchen Falle tun wird. Sie machte die armen, ausgeplünderten Opfer des Grafen Cagliostro und seiner wunderschönen Lorenza lächerlich und goss die ganze Schale ihres Spottes über diese Gesellschaft aus. Sie schrieb sarkastische Komödien, in denen sie den Betrüger und seine Verblendeten auf das Unbarmherzigste geißelte. Dass darin auch die Freimaurerei als solche nicht besonders gut behandelt wurde, ist begreiflich, zumal von der edlen, rein menschlichen Seite der königlichen Kunst in Petersburg wenigstens längst nichts mehr zu sehen und zu spüren war. Dann kam die Französische Revolution 1789. Ganz allgemein bezeichnete man die Freimaurerei als deren Urheber und Drahtzieher, ein Vorwurf, dessen Berechtigung ja die Freimaurer von heute, soweit sie nicht blind sind oder sich blind stellen, ohne weiteres zugeben und zugeben müssen. Katharina war eine verständige und vorsichtige Frau. Sie untersuchte nicht allzu lange und auch nicht allzu sorgfältig. Sie hatte genug an dem, was sie selbst gesehen und was anderswo sich ereignet hatte. Kurz, sie ließ alle Logen Russlands ohne Ausnahme Anfang 1794 schließen. Bald darauf, am 17. November 1796, starb sie. Paul I., Katharinas Sohn, war selbst Freimaurer. Die Logenbrüder erwarteten daher von ihm eine Aufhebung des Verbots und allem Anschein nach sollte es auch dazu kommen. Paul berief tatsächlich die Freimaurer zusammen und beratschlagte mit ihnen in brüderlicher Weise, was nun geschehen sollte. Nach Abschluss der Beratungen umarmte er jeden von ihnen nach maurerischer Art und gab ihm den maurerischen Handschlag. Plötzlich aber erfolgte ein neuerliches Verbot, das noch dazu mit aller Strenge durchgeführt wurde. Der Grund für diesen raschen Stimmungswechsel wurde niemals vollkommen aufgeklärt. Möglich, dass man bei der Durchsicht der Akten auf Dinge gestoßen war, welche die Freimaurerei schwer belasteten. Kurz darauf wurde Paul I. von einigen Großen des Reiches ermordet, weil sein Despotismus unerträglich war.